Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. 2:30, kurz vor Schichtwechsel. Vor der Bremer Klöcknerhütte in Mittelsbüren sammeln sich die Massen. Ein Streik selbst organisiert, ohne Hilfe der eigenen Industriegewerkschaft Metall. Eine Provokation, ein wilder Streik. Streik und Klassenkampf. Das sind Dinge, die in Deutschland der Hoheit der Gewerkschaften unterliegen. Gestreikt wird dann, wenn es in einem Gewerkschaftsbüro beschlossen wird. Dabei unterliegt das Streikgeschehen einer strengen rechtlichen Reglementierung. Voraussetzung eines jeden Streiks ist, er darf die Sozialpartnerschaft nicht gefährden. Blickt man in die Geschichte der Arbeiterbewegung zurück, kann man jedoch entdecken, Streiks waren schon vor den Gewerkschaften da. Und immer wieder gab und gibt es Momente, in denen Arbeiterinnen und Arbeiter auf die Vermittlung der Gewerkschaften verzichten. So lässt sich entdecken, Arbeiterinneninteresse und Gewerkschaftsinteresse fallen nicht unbedingt in eins. Aber was ist eigentlich eine Gewerkschaft? Und warum sind Gewerkschaften so eng mit Sozialpartnerschaft und Klassenkompromiss verbunden? Diesen Fragen soll in dieser Sendung nachgegangen werden. Gesprächspartner wird dabei sein Christian Frings. Christian Frings hat im November in der Translib Leipzig einen Vortrag zur Kritik der Gewerkschaften gehalten. Teile dieser Sendung sind im Vorfeld dieses Vortrags entstanden. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Ein Teil der radikalen Linken hat die Kategorie der Klasse wieder für sich entdeckt. Seit den 80er Jahren hatte sich die Linke immer wieder vom Proletariat verabschiedet. Im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 haben sich die Widersprüche des Kapitalismus wahrnehmbar zugespitzt. In diesem Zuge wird erneut auch über Klassengesellschaft diskutiert. Die Linke ist zudem irritiert vom Aufstieg des Rechtspopulismus und anderer rechter Bewegungen. In diesem Zuge wird auch zunehmend das eigene Selbstverständnis hinterfragt. Dazu gehört auch die fehlende oder nur mangelhafte Bezugnahme auf proletarisierte Teile der Gesellschaft. In der Zeitschrift Analyse und Kritik wird in letzter Zeit immer wieder über die sogenannte neue Klassenpolitik debattiert. Christian Frings ist Jobber, er forscht und schreibt über internationale Streikbewegungen und organisiert immer wieder Lektürekurse zum marxischen Kapital. Er interveniert in die Debatte um die neue Klassenpolitik. Ja, mein Problem ist, dass in dieser ganzen Debatte oft sehr schnell die Vorstellung auftaucht, dass eine neue Klassenpolitik bedeutet, dass es wieder zu mehr gewerkschaftlichen Kämpfen kommt, dass sich Leute auch an den Organizing-Projekten der Gewerkschaften beteiligen und davon ausgehen, dass also erstmal eine Organisierung, sprich auch in den existierenden Gewerkschaften stattfinden muss, bevor es wieder zu Kämpfen kommen kann. Das ist erstmal historisch fraglich, weil wenn wir uns die Geschichte von Klassenkämpfen angucken, so sind Klassenkämpfe nie entstanden, eher umgekehrt. Also Organisierung hat sich aus Kämpfen heraus gebildet und hat meistens dann auch zu einer Befriedung geführt. Und das Zweite ist, dass eben sehr unkritisch mit Gewerkschaft umgegangen wird. Und da versuche ich einfach so ein paar grundlegende strukturelle Fragen aufzuwerfen, warum Gewerkschaften sich so sozialpartnerschaftlich verhalten, warum es immer wieder die Erfahrung gibt, dass Kämpfe auch abgeblockt oder normiert, rationalisiert werden und die teilweise auch die wirklich noch vorhandene Macht, die Arbeiterinnen und Arbeiter im Produktionsprozess haben, gar nicht wirklich ausgespielt wird. Und das ist so ein Unbehagen, was es auch durchaus auch in der Organizing-Szene gibt oder wenn ich mit Leuten aus der Gewerkschaft rede. Aber das wird nicht auf den Begriff gebracht. Also und es wird auch nicht in Zusammenhang gebracht zu einer kritischen Analyse, was überhaupt Kapitalismus ist. Ich würde sogar fast sagen, das Kapital ist so der große weiße Elefant, der im Raum steht. Darum geht es dann nie oder es wird nie genau gesagt. Natürlich reden alle von Kapitalismus, aber was eigentlich Kapital ist, das ist gar nicht so eine einfache Geschichte. Und der Marx hat sich da eben viel Mühe gemacht, in einer kritischen Theorie die Mystifikation, die das Kapitalverhältnis hervorbringt, aus sich selbst hervorbringt, auch auseinanderzunehmen. Und das hat zum Beispiel viel damit zu tun, was Lohnarbeit ist und inwiefern im Begriff des Lohns schon eine Mystifikation steckt. Also beim Lohn denken wir daran, dass unsere Arbeit bezahlt wird, dass wir als Warenbesitzer auf dem Markt eben gleichberechtigt auftreten und es geht dann darum, dass wir halt gerecht für diese Ware bezahlt werden. Aber dass der Begriff des Lohns unsichtbar macht, dass wir mehr Arbeit leisten, dass wir die Quellen des Profits sind, auf den das kapitalistische System angewiesen ist, das kommt relativ wenig zur Sprache. Und ich habe also versucht, das nochmal genauer klarzumachen und klarzumachen, was der Konflikt um die Lohnarbeit und diese Form von Ausbeutung bedeutet und auch daran zu erinnern, dass der Marx ja in der weiteren Analyse, vor allen Dingen im dritten Band des Kapitals, dann auch zeigt, wie wir alle, also sowohl die Arbeiterinnen und Arbeiter wie die Kapitalisten und sowohl die Gewerkschaftsbosse wie die einfachen Mitglieder, alle befangen sind in bestimmten Vorstellungen, die in sich so die Tendenz tragen, das, was eigentlich ein Ausbeutungsverhältnis, ein antagonistischer Konflikt ist, dann doch irgendwie als ein friedliches Miteinander, wo man sich zwar mal ein bisschen streitet, aber dann doch zu einem gütlichen Ergebnis kommt, dass alle gleichermaßen und angeblich gerecht an der zunehmenden Produktivität beteiligt werden, wie sowas entsteht. Und da halte ich die Analyse, die Kritik der politischen Ökonomie von Marx für sehr wichtig, das klarzumachen. Und das hätte dann auch Folgen für die politische Praxis. Christian Frings spricht von den Mystifizierungen des Kapitals. In den ökonomiekritischen Schriften von Marx dreht es sich immer wieder um verschiedene Fetischformen. Der Warenfetisch, der Kapitalfetisch, der Lohnfetisch, die Mystifizierung des Zinses. Im Anschluss an Marx sprachen radikale Linke später auch vom Staatsfetisch und Arbeitsfetisch. Der Begriff des Fetischs markiert die Mystifizierung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Auf den Warenfetisch und den Lohnfetisch werden wir im Laufe dieser Sendung noch einmal eingehen, wollen uns aber weiter an der Frage der Gewerkschaften entlanghangeln. Die wilden Streiks sind ein Schock für Arbeitgeber und Gewerkschaften. Drohen revolutionäre Unruhen? gibt so eine Standarderzählung, dass so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also um die 48er Revolution herum, sich so die ersten Arbeitervereine gebildet haben. Daraus sind dann zunächst mal zwei sozialistische Parteien hervorgegangen, die sich später vereinigt haben. Das wurde dann die Sozialdemokratie. Und in dem Zusammenhang seien dann Gewerkschaften entstanden, die so nach und nach immer größer und dann schließlich am Ende des 19. Jahrhunderts einen ziemlichen Aufschwung genommen haben. Das ist eine Erzählung, die so, ein englischer Sozialhistoriker hat mal gesagt, das ist eigentlich die Geschichtsschreibung, die von diesen Organisationen selber betrieben wird, die dann aber teilweise auch in der historischen Forschung übernommen wird. Und wenn wir uns das aber mal genauer angucken, dann gibt es eigentlich einen ziemlich klaren Bruch, so um die Jahre 1889, 1890. Davor waren die sozialdemokratischen Gewerkschaften, waren Vereine von Handwerkern, das fing an mit Buchdruckern, mit Zigarrendrehern, mit einzelnen Berufsgruppen, die zwar alle von sich behaupteten, sie würden die Arbeiter vertreten, aber diese Definition, die Arbeiter, war im Grunde noch relativ exklusiv auf diese Handwerker, die im Industrialisierungsprozess von einer Abwertung bedroht waren, konzentriert. Und das ist interessant, wenn man sich die Frühphase der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung anguckt. Die wollten zum Beispiel mit Fabrikarbeitern, was wir heute als so sagen den Kernbestand von Arbeiterschaft bezeichnen, wollten die nichts zu tun haben, weil das war die furchtbarste Vorstellung, irgendwie sozusagen in das Los der Fabrikarbeiter abzusteigen. Man grenzte sich auch von anderen Gruppen ab, insbesondere auch von Frauen, das war eine sehr männliche Bewegung, von dem, was man als sogenanntes Lumpenproletariat bezeichnete. Und das ist eigentlich in der historischen Forschung auch unstrittig, an die großen Massenarbeiterbereiche, die Häfen, den Bergbau, die großen entstehenden neuen Fabriken in der Industrie. An die kam man gar nicht ran oder wollte auch gar nicht unbedingt rankommen. Und das änderte sich relativ dramatisch in einer großen Streikwelle. Die war nicht auf Deutschland beschränkt, sondern die finden wir auch in England und Frankreich und anderen Ländern um diese Jahre 1889, 1890. 1889 gab es einen großen wilden Streik von Bergarbeitern im Ruhrgebiet. Das waren alles Leute, die waren überhaupt nicht organisiert. Wie gesagt, die Sozialdemokratie kam gar nicht an die ran. Und das machte auf einmal irgendwie das Problem klar. Da gibt es also Massenarbeitskraft, also massenhafte, dem Kapital unterworfene Arbeit. Die sind nicht vertreten, die sind nicht organisiert. Diese Streikbewegungen entwickelten sich, wie man sagen würde, spontan. Natürlich hatten die irgendwelche informellen Netze. Ähnlich war es im Hamburger Hafen, wo es Streiks gab. Also in Kernbereichen der entstehenden, des aufstrebenden Kapitalismus, die für die Wirtschaft extrem wichtig waren, wo also die Arbeiter und Arbeiterinnen zeigten, dass sie da eine erhebliche Macht verfügen. Massive Streiks am Ende des 19. Jahrhunderts lenkten die Aufmerksamkeit der Gewerkschaften auf die Zentren der Industrie. Was vorher als Pöbel galt, wird nun zur Masse der Organisierung. An der Industriearbeiterschaft führt kein Weg mehr vorbei. Diese Kraft muss organisiert, das heißt für die Gewerkschaften auch, kanalisiert werden. Ein Vorgang, dem auf der Seite des Kapitals durchaus mit Wohlwollen begegnet wurde. Von oben war man da eigentlich ganz dankbar für, weil man sagte, ja, das ist eigentlich die Gefahr, dass da so spontane Konflikte entstehen, die wir nicht vorhersehen können, die wir nicht unter Kontrolle bekommen können, weil es dann ja auch keine Sprecher gibt, keine Ansprechpartner, mit denen wir verhandeln können. Insofern müssen wir, also das war nur zur Erinnerung, 89, das war also das Ende des Sozialistengesetzes, also des letzten Versuchs, also mit nackter Repression und Verboten, das Aufstreben dieser sozialdemokratischen Bewegung zu verhindern. Und da war klar, damit kommen wir nicht weiter, das wurde fallen gelassen. Und es wurde dann versucht, das war ein langwieriger, schwieriger Prozess, eben sowas wie eine stabile Organisationsform zu etablieren, mit der man verhandeln konnte, durch die Konflikte reguliert werden konnte. Und so ab da beginnt eigentlich dann auch erst die wirkliche Geschichte dessen, was wir heute so als den Kernbestand von Gewerkschaften für selbstverständlich halten, nämlich kollektive Arbeitsverträge, Tarifverträge. Das war zunächst mal, wenn wir zurückgehen ins Mitte des 19. Jahrhunderts, zu der Zeit war das für Juristen, für Staatsmänner aber auch für die Vertreter der Arbeiter war es eigentlich unvorstellbar, wie denn solche kollektiven Verträge funktionieren sollten. Das war völlig fremd dem bürgerlichen Recht. Das kannte ein privates Vertragsrecht und im privaten Vertragsrecht, dem waren auch die Arbeitsverträge nachgebildet. Ich verkaufe meine Arbeit, dafür bekomme ich Geld. Das ist ein ganz normales Privatverhältnis. Wir verhalten uns als Warenbesitzer, als atomisierte, vereinzelte Warenbesitzer zueinander. Das nennt man heute so schön Privatautonomie. Verfassungsrechtlich geschütztes Gut unserer Rechtsordnung. Und jetzt sollten auf einmal durch Verbände, also sowohl Unternehmerverbände als auch eben Verbände von Arbeiterinnen und Arbeitern, den Gewerkschaften, sollten also auf einer kollektiven Ebene Verträge ausgehandelt werden, die dann regulieren, wie die einzelnen Verträge aussehen. Das ist ein relativ kompliziertes Rechtsverhältnis. Das musste erstmal geklärt werden, wie das fixiert, reguliert werden sollte. Das war juristisches Neuland. Und das zweite Problem ist ja, okay, wenn ich einen Vertrag habe, ich kann den ja nicht selber durchsetzen. Auch heute setzen Gewerkschaften keine Tarifverträge durch, sie schließen die ab. Aber dass sich dann auch wirklich daran gehalten wird, setzt ja voraus, dass ich einen Richter finde, einen Staat finde, der das als rechtlich dann auch durchsetzt, der das sanktioniert mit Strafen, mit irgendwelchen Möglichkeiten der Sanktionen. Und zunächst mal, als in diesen ersten Diskussionen über kollektives Arbeitsrecht, über Tarifverträge, da gab es sozusagen gar nicht die Gerichte, die sich dafür zuständig erklärt hätten. Jedes normale bürgerliche Gericht hätte gesagt, nee, also das ist jetzt sowas Fremdes irgendwie, was soll das jetzt sein? Nach welchen Kriterien soll ich denn das beurteilen? Und es entwickelten sich dann Gewerbeausschüsse, Gewerbegerichte allmählich. Der Staat sah, also das ist ein Reformprozess, der relativ damals langwierig verlaufen ist im 19. Jahrhundert, weil da erst nach neuen Lösungen gefunden werden musste. Da standen auch alle möglichen Fragen zur Diskussion, was für uns heute selbstverständlich ist, so Sachen wie Friedenspflicht während der Laufzeit eines Tarifvertrags, also dass man nicht streiken darf, solange ein Tarifvertrag gültig ist und wie der sich genau auf die individuellen Arbeitsverträge auswirkt und so weiter und so fort. Was aber dahinter steckte, war der Gedanke, und da gibt es auch wirklich so Zitate von Reformern und in der politischen Debatte auch im Reichstag, das war das Problem, dass bei dem individuellen Arbeitsvertrag zwischen einer Arbeiterin und einem Kapitalisten einfach völlig klar ist, da herrscht ein komplettes Machtungleichgewicht. Der eine hat die Produktionsmittel, der eine kann die Jobs anbieten und der andere ist aufgrund seiner Eigentumslosigkeit gewissermaßen auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Und gerade bei Zeiten hoher Arbeitslosigkeit kann also der Unternehmer, der Anbieter von Arbeit oder Arbeitgeber, wie es so schön heißt, kann also Verträge oktroyieren, würde das jetzt als Knebelverträge bezeichnen. Und diese ganze Illusion, dass die Ausbeutung ebenso mystifizierender Weise in die Form eines Vertragsverhältnisses gekleidet wird, die ist ziemlich brüchig. Und die ist klar, das ist ein Klassenverhältnis, ein Ausbeutungsverhältnis. Und wie der Marx dann auch im Kapital sagt, da wird nur zum Schein getauscht, es wird als Tauschverhältnis dargestellt. Und um das zu korrigieren, um auf einer höheren Ebene dann doch diese Mystifikation, es handele sich um einen Vertrag herzustellen, wurde gesagt, erst mit solchen tarifvertraglichen Regelungen haben wir zwei Seiten, die auf, heute würde man sagen, auf gleicher Augenhöhe miteinander verhandeln können, nicht, weil die Gewerkschaften können streiken, dazu muss es natürlich auch erstmal ein Streikrecht, die Erlaubnis zum Streiken geben. Und die Unternehmer können ihrerseits wieder im Gegenzug aussperren. Also beide Seiten haben über gleich starke Kampfmittel. Und der Vertrag, der in diesem Prozess zustande kommt, da können wir dann davon ausgehen, dass da so, ja, beide Seiten irgendwie ihren freien Willen zum Ausdruck bringen. Und das ist eigentlich der Kern, was wir heute als Sozialpartnerschaft bezeichnen. Die IG Metall und ihr Apparat werden von der eigenen Basis übergangen. Als grundlegende Fetischform führt Marx im ersten Band des Kapitals den Warenfetisch ein. Der Begriff des Fetischs hat dabei weniger eine sexuelle Bedeutung und meint auch nicht die Fetischisierung einzelner Konsumprodukte. Der Fetisch ist ein kultischer Gegenstand, der im Zentrum eines Rituals steht. Indem sich die Teilnehmer des Rituals um den Fetischgegenstand gruppieren und sich um ihn herum bewegen, erscheint es, als ob es der Fetisch wäre, der die Bewegungen der Gruppe lenkt. In Wirklichkeit sind es jedoch die Teilnehmer des Rituals selbst, die im Tanz unbewusste Vorgänge verarbeiten. Der Fetisch selbst bleibt dabei ein toter Gegenstand. So ist es auch mit dem Fetisch der Ware. Eine Ware ist das Ergebnis gesellschaftlicher Vorgänge. Die Ware ist in einem gesellschaftlichen, arbeitsteiligen Prozess entstanden. Das rohe Material hat in diesem Prozess die Bestimmung für einen Gebrauch und eine gesellschaftliche Bedeutung gewonnen. Da die Menschen im Kapitalismus ihre Arbeitsvorgänge nicht bewusst koordinieren und auf ein bestimmtes Ziel hin ausrichten, entgleitet ihrem Bewusstsein der gesellschaftliche Charakter der Waren. Der Wert der Waren erscheint als ihre natürliche Eigenschaft. Und mehr noch, es scheint, als ob die Waren durch die Gesetze des Marktes alles gesellschaftliche Geschehen bestimmen. Von einem Produkt des Menschen sind die Waren zum Herrscher über die Menschen geworden. Das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen hat sich zu einem Verhältnis der Dinge verwandelt. Dies ist ein Stück weit real. Sind die Menschen doch tatsächlich den blinden Gesetzen des Marktes ausgeliefert? Aber um die Wirkungsweise des Warenfetischismus zu verstehen, bleibt Marx nicht auf der Ebene von Waren und Markt stehen. Er dringt weiter vor in den Prozess der Produktion. Im bisherigen Verlauf hat Christian Frings geschildert, wie die Gewerkschaften von Beginn an dazu neigten, die gefährlichen Klassen zu zähmen und zu integrieren. Die Gewerkschaften sind außerdem Teil einer Verrechtlichung des Klassenkampfes und sind auf den Staat als Vermittler angewiesen. Dass die Bindung an den Staat eine unheilvolle Beziehung ist, hat ein einschneidendes Ereignis am Beginn des 20. Jahrhunderts brutal gezeigt: der Erste Weltkrieg. Dass die Partei der Arbeiter, die SPD, die Kriegskredite bewilligte, hat sich inzwischen herumgesprochen. Weniger bekannt ist, die Führung von Staat und Armee hatte noch einen anderen Bündnispartner im Boot. Noch bevor sie mit ihren Kriegsplänen auf die SPD-Spitze zugingen, fragten sie die Führer der Gewerkschaften nach ihrem Einverständnis. Also der Erste Weltkrieg war in der Tat ein Schrittmacher. Also es gab bereits davor durchaus auch schon Tarifverträge und in verschiedenen Branchen die Tendenz zu so einer Anerkennung. Aber die Gewerkschaften haben es sehr begrüßt, dass sie wie die ganze Sozialdemokratie durch ihre Zustimmung, also indem sie sich auf die Seite, im Krieg auf die Seite ihres Staates gestellt haben, dass da also in dieser Phase des Ersten Weltkrieges nochmal zunehmend integriert wurden. Da finden wir eigentlich auch so die historischen Ursprünge unserer heutigen Betriebsräte. Viele denken, das hätte was mit der Novemberrevolution und der Rätebewegung zu tun, aber die eigentlichen Vorläufer sind die Ausschüsse, betrieblichen Ausschüsse, die während des Ersten Weltkriegs gebildet werden und die auch dazu dienen, Konflikte irgendwie auszutragen, aber vor allen Dingen eben die Funktion hatten, die Kriegsproduktion am Laufen zu halten. Interessanterweise haben vor allen Dingen die Generäle, also die Militärs, die haben Druck gemacht, dass die Unternehmer sich mit den Gewerkschaften und den Arbeitern zusammensetzen. Die Unternehmer selber waren noch so ein bisschen zögerlich, aber es war ein großer Druck von oben, vom Staat, also vom Militär, zu sagen, nee, wir müssen jetzt, um Konflikte zu vermeiden und diese neue moderne Form der Kriegsführung des industrialisierten Krieges ist so extrem von der Industrieproduktion abhängig, da müssen wir für den produktiven Frieden sorgen. Und auch durch die Beteiligung, also ist ja bekannt, dass dann nach dem Ersten Weltkrieg die Gewerkschaften sofort mit den Unternehmen dieses Bündnis im Stinnes-Legin-Abkommen fortgesetzt haben und damit auch also sich ganz eindeutig gegen die Revolution gestellt haben. Da wurde das fortgesetzt und wir haben dann, also sprachen schon in diesem Prozess, sprachen auch schon Linksradikale wie Rätekommunisten zum Beispiel davon, dass die Gewerkschaften zu halbstaatlichen Organisationen geworden sind. Das war auch in der Kritik, in der Auseinandersetzung mit Lenin, mit seiner Schrift Linksradikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus, wo Lenin also, ohne wirklich zu verstehen, wie Klassenkampf und Gewerkschaften hier in Westeuropa zusammenhingen, also gesagt hat, die Linken müssen auf jeden Fall irgendwie in die Gewerkschaften reingehen und da drin arbeiten und versuchen, sie zu verändern und so. Da war das schon mal Thema. Lenins Rede von den Kinderkrankheiten verweist auf einen anderen Bewegungsstrang jenseits der offiziellen Gewerkschaften. Parallel und in Abgrenzung zu ihnen gibt es schon früh eine andere Bewegung, die sich auf gewerkschaftliche Organisierung bezieht. Mit einer leicht anderen Färbung wird ein dem der Gewerkschaft verwandter Begriff verwendet, jener des Syndikats. Das Syndikat bildet sich nicht getrennt von den Kämpfen, sondern genau dort, wo es dem Kapital wehtut, in der Produktion. Die Rede ist vom revolutionären Syndikalismus. Also die Hochzeit des Syndikalismus erleben wir Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts. So Organisationen wie die Wobblies in den USA sind ja sehr bekannt dafür geworden. Das sind auch oft Organisationen, denen es gar nicht so sehr um den Abschluss von Tarifverträgen geht, sondern die vor allen Dingen auch Kampforganisationen sind. Nicht bei den Wobblies hat man gesagt, die haben sich hauptsächlich über das kleine rote Liederbuch organisiert. Also die haben so Liederbuch von Songs, die bei Kämpfen, Arbeitskämpfen gesungen wurden. Und teilweise, du hast auch gesagt, revolutionärer Syndikalismus war es verbunden mit der Idee, dass es eben wirklich Organisationen sein sollten, die zur Revolution führen und die sehr oft auch diese Trennung von Politik und Ökonomie, was sich in Deutschland durch diese großen sogenannten Massenstreikdebatten herausgebildet hat, also so eine strikte Trennung, Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaft, dem ökonomischen Kampf und der Partei für den politischen Kampf, das lehnen die ab, weil sie eben in dieser Trennung selbst schon einen Moment der Befestigung des Kapitalismus sehen. Und das spielt sich alles ab um diesen revolutionären Zeitraum. 1905 haben wir die erste russische Revolution, die hat eine große Strahlkraft. Auch nach Westeuropa, wir haben die Revolution nach dem Ersten Weltkrieg und der Kapitalismus selbst steht zur Disposition in dieser Zeit. Ja. Also es ist die Frage, was wird aus dem Kapitalismus, und das ist diese Phase, in der solche Organisationen eine Rolle gespielt haben. Wobei auch da gesagt werden muss, da muss man aufpassen, da nicht das Moment der Organisation überzubewerten, weil es sehr oft Kämpfe waren, wo das Entscheidende eben auch wirklich die spontane Aktivität von unten war, die Zusammenhalt in Nachbarschaften, die Netzwerke auf so einer informellen Ebene. Und es war nicht, also für die Kämpfe selber, nicht so das Entscheidende, ob die jetzt alle irgendwie formal den Mitgliedsausweis hatten oder sonst was. Das ist auf jeden Fall, das ist eine sehr spannende Zeit, weil das ist eine Zeit revolutionärer Umbrüche. Und wir können ja dieses ganze Zeitalter der Extreme, also diese ständige Situation von Krieg, Revolution, Destabilisierung von 1914 bis 1945 als eine Phase jetzt im Weltsystem, im globalen kapitalistischen System bezeichnen, in der einfach völlig unklar ist, wie kann sich dieses System trotz seiner Krisen, trotz seiner Verwerfungen, trotz der ganzen Konflikte, kann es sich nochmal stabilisieren. Und das hat dann eigentlich auch alle viele überrascht, dass nach 1945 sich dann eben eine neue, stabile, globale und in Westeuropa auch nationale Situation entwickelt. Das Kapital kommt wieder in eine Aufschwungphase, also akkumuliert. Es gibt eine neue globale Führungsmacht. Das war ja 1914 völlig unklar. Es war klar, das britische Empire wird es nicht mehr sein können. Aber zu dem Zeitpunkt war ja völlig unklar, wie wird die Welt regiert werden. Und der Konflikt zwischen Deutschland und den USA, die beide sozusagen wirtschaftlich zu dem Zeitpunkt schon lange das britische Empire überholt hatten, der Konflikt steht ja auch immer hinter den ganzen Kämpfen und Konflikten, die zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg geführt haben. Und das wird eben dann, das bricht dann eben 1945 ab. Also nach 1914 hat es noch von solchen syndikalistischen Organisationen auch hier in Deutschland gegeben. Also muss man sich ja daran erinnern, dass die FAUD, also die Freie Arbeiterunion, eine Zeit lang die mitgliedsstärkste Organisation war, weit stärker als die KPD, die dann später so als der Ausdruck der Radikalität galt. Aber das bricht alles ab. Und das bricht auch in anderen Ländern Westeuropas, auch in Frankreich und England ab. Wir haben gleichzeitig da, wo es noch eine stärkere, so eine radikale Bewegung gibt, wie in Spanien oder in Griechenland, kommt es zu Diktaturen, die sich noch lange halten. Und das ist also die Situation der Stabilisierung. Und im Rahmen dieser Stabilisierung entwickelt sich dann das, was wir heute als befestigte, zementierte Gewerkschaft kennen. Das heißt nicht, dass alle Kämpfe so verlaufen. Also Peter Birken, Sozialhistoriker, hat ja sehr schön gezeigt irgendwie, dass ein großer Teil der betrieblichen Konflikte auch in den 50er und 60er Jahren schon wilde Streiks waren. Also Streiks, die jetzt nicht von den Gewerkschaften ausgingen, sondern wo die Leute einfach, wenn sie mit irgendwas unzufrieden haben, die Brocken hingeschmissen haben und gestreikt haben. Die Gewerkschaften wurden genau deswegen auch vom Staat hofiert, vom Staat gefördert, weil das Gespenst der wilden Streiks, das Gespenst der unkontrollierten Arbeiteraktion immer im Raum steht. Das ist eine schwere Last. In der deutschen Wirtschaft wurde und wird an einzelnen Schwerpunkten gestreikt. Gestreikt ohne die Gewerkschaften, gegen den Willen der Gewerkschaften. Ich habe inzwischen unmissverständlich klargestellt, das Mittel der wilden Streiks ist schädlich und schlägt auf alle zurück. Eine der Grundfragen des Kapitals von Marx lautet: Wie entsteht eigentlich der Mehrwert? Das heißt heruntergebrochen: Wie wird im Prozess der Kapitalakkumulation aus Geld mehr Geld? Marx stellt dabei heraus, dass der Mehrwert nicht in der Sphäre des Marktes entstehen kann. Denn auf dem Markt wird nur Gleiches gegen Gleiches getauscht. Marx entdeckt, dass auf dem Markt jedoch eine Ware gehandelt wird, durch deren Gebrauch mehr Wert entsteht. Die wahre Arbeitskraft. Diese Entdeckung räumt mit einer Illusion auf. Mit der Illusion, dass mit dem Lohn die Arbeit bezahlt würde. Die Arbeit jedoch ist ein zeitlicher Prozess, kein Ding. Demgegenüber behandelt das Kapital die Arbeiter als bloße Behälter von Arbeitskraft. Die Ware, die auf dem Arbeitsmarkt gehandelt wird, ist das bloße Vermögen zu arbeiten. Das Kapital ist einzig und allein an dieser Potenz interessiert. Mit dem Lohn wird ausschließlich dafür bezahlt, dass die Arbeiter ihr Arbeitsvermögen wiederherstellen können. Formell ist dies ein gerechter Tausch. Der Lohn ist der mehr oder weniger genaue Ausdruck des Werts der wahren Arbeitskraft. In der Realität impliziert dieser Tausch jedoch, dass die Arbeiter dem Produktionsprozess untergeordnet werden. Ihre gesellschaftliche Stellung besteht darin, Arbeitsvermögen zur Verfügung zu stellen, ohne über Ziel und Zweck der Produktion bestimmen zu können. Sie sind auf doppelte Weise enteignet. Sie können weder selbstbestimmt über ihre Produktion entscheiden, über die Zeit, in der ihre Arbeitskraft vernutzt wird, noch verfügen sie über das Mehr, das im Prozess des Arbeitens entsteht. Das Produkt der Arbeit gehört nicht den Arbeitern. Die gewerkschaftliche Forderung nach gerechtem Lohn für gerechte Arbeit verschleiert diesen grundlegenden Missstand. Dass mit dem Lohn Arbeit bezahlt würde und nicht Arbeitskraft, das ist der Lohnfetisch. In ihm ist verschleiert, dass sich Ausbeutung durch den gleichen und gerechten Tausch hindurch vollzieht. Wenn man sich jetzt konkret sich anguckt, was eben in der Diskussion über Gewerkschaften oft einfach übersehen oder ignoriert wird, ist einfach dieses wahnsinnig komplexe System sozialrechtlicher Regulierungen, das ganze Arbeitsrecht, das auf der einen Seite ein Korsett, eine Normierung von allem, was an gewerkschaftlichen Kämpfen möglich ist, bedeutet, Grenzen aufzeigt, Streik als Ultima Ratio, solche Dinge. Aber es bedeutet auch eine Beteiligung an staatlichen Prozessen. Und das setzt eigentlich schon mit den Bismarckschen Reformen, also Ende des 19. Jahrhunderts ein, als auch in einem langwierigen Prozess es zu diesen Reformen kommt und dort für die verschiedenen Kassen, also Krankenkassen, Invalidenkasse und so weiter, diese Form, die wir bis heute noch haben, der Drittelparität eingeführt wird, dass also Unternehmer, Gewerkschaften und Staat an der Verwaltung dieser Kassen beteiligt werden. Damit wollte man auch so ein bisschen an dem autonomen, selbstständigen Kassenwesen der Gewerkschaften anknüpfen oder es ihnen leichter machen, irgendwie sich mit daran zu beteiligen. Und das war bereits eine massive Einbindung in staatliche Apparate. Das hat auch ein bisschen durch die Zusammensetzung der Funktionärsschicht der Sozialdemokratie verändert, weil da ein Haufen neuer Jobs entstanden, gewissermaßen im Staatsapparat. Aber es geht noch sehr viel weiter, dass Gewerkschaften eben an bestimmten staatlichen Regulierungen beteiligt werden. Ich habe das an einem Punkt mal festgemacht, der auch immer so ein bisschen ignoriert oder runtergespielt wird. Das ist das sogenannte Tarifdispositiv, was wir im bürgerlichen Recht, also im Arbeitsrecht kennen. Das bedeutet, dass in einer ganzen Reihe von Arbeitsgesetzen, also zu verschiedenen Punkten, die Möglichkeit eröffnet wird, dass von der gesetzlichen Regierung selbst zu Ungunsten der Arbeitnehmer vom Gesetz abgewichen werden kann, wenn es per Tarifvertrag geschieht. Also das ist von der Rechtskonstruktion her eine bemerkenswerte Situation. Gesetze sind nach unserer herkömmlichen Vorstellung eben unterliegen der Gewaltenteilung und gehören zum Bereich der Jurisdiktion, also was Parlamente als Gesetze verabschieden. Und nun werden einzelne Bestimmungen daraus genommen und es wird gesagt, ja gut, da kann quasi durch Tarifvertrag, also wenn es da zu einer Einigung kommt, kann so etwas auch abgeändert werden. Das ist jetzt ein bisschen mehr in die Diskussion gekommen. Also ich habe das schon seit meinem ganzen Arbeitsleben erlebt, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, wenn ich jetzt als Jobber irgendwie irgendwo arbeite und ich gucke irgendwie ins Gesetz und das sagt mir irgendwie, ab dem ersten Tag hast du Urlaubsanspruch und ich verlange das, dann werde ich auf den Tarifvertrag verwiesen, wird mir gesagt, ja nee, da hat jetzt irgendwie die HBV oder wer auch immer einen Tarifvertrag gemacht, wo der Urlaubsanspruch erst nach 6 Monaten Beschäftigung entsteht. Also es geht immer um Vorteile für die Stammbelegschaften auf Kosten von Randbelegschaften rauszuholen. Und in ganz massiver Weise erleben wir das heute im Fall der Leiharbeit. Die ist durch das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz geregelt. Und bei der Neufassung, das wurde im Rahmen der Hartz-IV-Reform 2003 sehr stark verändert, sehr stark aufgeweicht, was die Schutzbestimmungen für Leiharbeiter angeht. Und gleichzeitig musste in das Gesetz aber aufgrund der europäischen Vorgaben eine Regelung des Equal Pay reingeschrieben werden. Also gesetzlich ist es so, als Leiharbeiter habe ich den Anspruch auf genau denselben Lohn, auf dieselbe Lohnhöhe wie die Leute in dem Betrieb, in den ich entliehen werde. Das nennt sich Equal Pay, also gleiche Bezahlung. Ja, und dann steht dann aber im Gesetz irgendwie hinten drin, von dieser Regelung kann abgewichen werden, wenn ein Tarifvertrag für diese Leiharbeiter etwas anderes reguliert. Und fatalerweise haben die Gewerkschaften sehr schnell, nachdem dieses Gesetz verabschiedet worden war, entsprechende Tarifverträge gemacht, die dazu führen, dass heute, wir haben ca. 1 Million Leiharbeiter in Deutschland, dass diese Leute mit meistens deutlich geringeren Löhnen genau dieselbe Arbeit machen müssen wie ihre Kollegen aus der Stammbelegschaft im selben Betrieb. Besonders auffällig war das jetzt nochmal, weil die ganze Kritik an der Leiharbeit hatte vor 2 Jahren dazu geführt, dass die SPD, Andrea Nahles, da viel Druck gemacht hat, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nochmal zu verändern und eine definitive maximale Überlassungsdauer reinzuschreiben. Und jeder, der als Leiharbeiter gearbeitet hat, weiß, wie wichtig diese Überlassungsdauer ist, weil du hoffst, als Leiharbeiter die ganze Zeit übernommen zu werden. Damit ködern sie dich, das ist das Versprechen. Du arbeitest die ganze Zeit, ohne krank zu machen. Du strengst dich an, du gibst dein Bestes irgendwie bloß in der Hoffnung, dann einen festen Job zu bekommen, der dir natürlich viel bessere Konditionen sichert und womit sie dich auch nicht jeden Tag irgendwo anders wieder hinschicken können. Seit 2017 ist Leiharbeit gesetzlich auf 18 Monate befristet. Das heißt, 18 Monate die Zähne zusammenbeißen, sich bewähren, um dann eventuell übernommen zu werden. 18 Monate Ungewissheit, schon mit dem gesetzlichen Standard keine besonders angenehme Perspektive. Das Frappierende ist, oder auch nicht Frappierende, dass die IG Metall sofort, nachdem dieses Gesetz verabschiedet worden ist, hingegangen ist und einen Tarifvertrag für Leiharbeiter gemacht hat, wo die Überlassungsdauer auf 48 Monate erweitert wurde. Und das ist eben, das ergibt sich aus diesem Tarifdispositiv. Und da kann man schon sagen, also hier wird eine Gewerkschaft quasi in eine staatliche, nämlich rechtliche Regulierung eingebunden und bekommt quasi die Stellung eines Gesetzgebers. Das ist zwar dann nur ein Detail und deswegen ist auch bisher noch nicht so viel über dieses Tarifdispositiv gesprochen worden. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass Tausende von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern jetzt davon betroffen sind, dass sie jetzt nicht 18, sondern 48 Monate die Zähne zusammenbeißen müssen und durchhalten müssen, in der Hoffnung irgendwie übernommen zu werden, dann hat das eine extreme Bedeutung. Und da sage ich einfach, wie erklären wir uns das? Ich will da nicht irgendwie auf die bösen Bürokraten schimpfen, sondern ich suche nach materialistischen Erklärungen, um zu verstehen, warum sowas passiert. IG Metall und Geschäftsleitung wollen den Betriebsfrieden und die Ordnung schnell wiederherstellen. Sie verabreden, durch einen vorgezogenen neuen Tarifvertrag die Stahlarbeiter zu beruhigen. Verhandelt wird fernab in einem Hotel. Hat sich auf der Hütte sehr schnell rumgesprochen. Und dann fielen nach und nach in den Betrieben, es fingen die Kranführer, gingen vom Kran runter. Wenn der Kran nicht läuft, dann läuft der Betrieb nicht. Da gingen die Leute aus dem Betrieb auch mit und alle gingen nach vorne und wollten nochmal gucken, was denn jetzt eigentlich da los ist. Und so wurden das immer mehr und mittags waren es dann ungefähr 5.000, also die gesamte Frühschicht, die sich plötzlich da vorne versammelt hat. In den Büros von Gewerkschaften und Betriebsräten geht es hoch her. Die gewählten Vertreter der Arbeiterinteressen müssen sich rechtfertigen. Ihr tut für uns nichts. Wir haben da ein dickes Buch angelegt. Alle Beschwerden, die Leute zu uns gekommen sind, die stehen da drin. Und plötzlich streiken deutsche Arbeiter. Spontan und selbstorganisiert. Was ist da los? Springt die Revolte der Jugend auf die Arbeiter über? Haben Kommunisten die Finger im Spiel? Es ist offensichtlich, dass sich radikale Kräfte in diese wilden Streiks einzumischen, versuchen sie für ihre Zwecke auszubeuten, versuchen. Die Feuerwehr ist morgens vorgefahren mit einem Auto hier und auf dem Auto war eine Lautsprecheranlage. Was die hier wollten, weiß kein Mensch, weswegen die hier vor die Hauptverwaltung gefahren sind. Die Truppe hat natürlich sofort, oh, Lautsprecherauto, das ist ja toll. Zack, Luft aus den Reifen, fertig und das Auto stand. Also hatte man plötzlich eine Kommunikationsmöglichkeit mit dem Megafon. Das war am Anfang dann so, dass das basisdemokratisch, jeder konnte ans Mikrofon gehen und was sagen. Aber was hat die Stahlarbeiter zu dieser ungewöhnlichen Streikbereitschaft gebracht? Lohnverhandlungen waren doch eigentlich Sache der Gewerkschaften. Und jetzt streiken plötzlich die Arbeiter wichtiger Betriebe auf eigene Faust und warten nicht ab, bis Arbeitgeber und Gewerkschaften neue Tarife aushandeln. Sind radikale Ideen in die Arbeiterschaft eingedrungen? Stecken gar Kommunisten dahinter? Im Laufe dieser Sendung haben wir gemeinsam mit Christian Frings einige Argumente für eine Kritik der Gewerkschaften zusammengetragen. Die Frage, die sich natürlich anschließt, ist die nach der praktischen Konsequenz. Impliziert das bisher Gesagte eine Abstinenz von jeglicher Organisierung? Heißt das, von den Gewerkschaften einfach fernzubleiben? Heißt das für die, die eine Überwindung des Kapitalismus wollen, einfach abzuwarten? Sicherlich nicht. Das ist eine komplizierte Situation. Also ich habe mich an einigen Streiks beteiligt und verschiedene Erfahrungen gemacht. Du hast natürlich oft das Problem, dass wegen des sehr einschränkenden Streikrechts in Deutschland, also in Deutschland ist es halt so, dass die offiziellen Gewerkschaften gewissermaßen ein Streikmonopol haben. Also nur wenn ich eine anerkannte Gewerkschaft bin und mich an bestimmte rechtliche Grenzen, wie das der Ultima Ratio, der Angemessenheit und so weiter halte, nur dann ist ein Streik legal, jeder andere Streik ist illegal und ist damit natürlich sofort auch ein Entlassungsgrund. Es gibt natürlich große, wenn es zu großen wilden Streiks, letztes Mal 2004 bei Opel in Bochum, wenn es zu solchen Streiks kommt, dann ist es natürlich schwierig für die Unternehmer, da einfach mit Repression zu reagieren, weil sie auch an ihre Produktion denken müssen. Aber das sind gerade im Moment natürlich erstmal die Ausnahmeerscheinungen. Von daher ist es auch schon interessant, und das habe ich auch selbst oft getan, also auch zu gewerkschaftlich organisierten Streiks hinzugehen. Und da ist dann eher die interessante Frage, was entwickelt sich da an Eigeninitiative oder mit welchen Problemen beschäftigen sich die Leute? Nicht? Du hast ganz oft die Situation, Leute stehen hinter einem Streik, das offizielle Ziel ist 5% mehr Lohn und du gehst hin und redest mit denen und merkst auf einmal, dass, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um die Abgründe der Ausbeutung, um das Mobbing im Betrieb, um repressive Strategien und die Freude der Leute, endlich mal sagen zu können, jetzt gehen wir mal nicht zur Arbeit und blockieren hier. Und dann geht es auch ganz oft um die Frage zum Beispiel, wie wird ein Streik wirksam gemacht? Gewerkschaften nutzen oft Streik als so eine Symbolpolitik. Ja, wir streiken, aber wir wollen jetzt sozusagen, um die Verhandlungen auch nicht zu erschweren, wir wollen jetzt nicht keinen wirklichen ökonomischen Schaden zuführen. Also wir haben das typisches Beispiel, wo die Leute dann immer lachen, ist, dass wenn die Telekom streikt, können natürlich trotzdem alle telefonieren und im Internet surfen. Ja, also dabei hätten sie die Möglichkeit, auch mal irgendwie eine Großstadt irgendwie für einen Tag lang vom Telefon zu trennen. Und das ist aber dann, weil sie selber schon sozusagen mit der Schere im Kopf vorwegnehmen, oh nee, da würde jetzt aber ein bürgerliches Gericht sagen, das überschreitet die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Solche Machtmöglichkeiten werden gar nicht ausgereizt. Das war ein großes Entsetzen, als 2008 eine kleine Spartengewerkschaft, die GDL, das mal gemacht hat, tatsächlich irgendwie den Bahnverkehr lahmgelegt hat. Da wurden in der Presse ja schon so Notstandsszenarien aufgemacht. Und es hat auch dazu geführt, dass die offiziellen, also DGB-Gewerkschaften, weiter gestärkt wurden durch dieses Tarifeinheitsgesetz. Das wäre ja auch nochmal so eine Diskussion. Also das zeigt ja auch nochmal den Grad der staatlichen Unterstützung, dass es solche Spartengewerkschaften wie die GDL oder UFO, Cockpit in bestimmten Bereichen gibt, hat sehr viel damit zu tun, dass dort die DGB-Gewerkschaften ihre Macht nicht ausgespielt haben und kleine Gewerkschaften gezeigt haben, wir können da mehr rausholen, indem wir mal wirklich streiken, indem wir dem Unternehmen ökonomischen Schaden zufügen. Und daraufhin kam dann diese Retourkutsche, dass der Staat dann gesagt hat, nee gut, jetzt machen wir ein Tarifeinheitsgesetz. Dadurch wird reguliert, dass es halt im Grunde wieder eine Art Gewerkschaftsmonopol von den großen Gewerkschaften in einem Betrieb gibt. Also es ist die Frage, meine Gewerkschaftskritik bedeutet nicht, sich von jedem gewerkschaftlichen Streik fernzuhalten. Das ist im Gegenteil. Ich will sagen, geht hin, aber redet nicht einfach nur mit den Vertretern, den Repräsentanten, sondern redet mit den Leuten selber und guckt, was da passiert irgendwie. Vielleicht findet ihr auch kämpferische Kerne, die durchaus weitergehen wollen und die nur auf diesem Wege, dass sie ihre Gewerkschaft gezwungen haben, jetzt mal in den Streik zu gehen, überhaupt die Möglichkeit haben, weiterzugehen. Aber es heißt natürlich auch, überall zu gucken, wo gibt es Menschen, die sich wehren wollen, die mit Aktionen was machen wollen und zu gucken, wie wir solche Kämpfe befördern können. Wir leben heute in einer Zeit, der kürzlich verstorbene Immanuel Wallerstein sagte, von großer Volatilität des kapitalistischen Systems. Das heißt, mit Volatilität meint ihr, wir können heute schwer vorhersagen, in welche Richtung es zu Ausschlägen kommt. Also gucken wir mal in die Welt rein. Auf der einen Seite haben wir solche dramatischen Rechtsentwicklungen wie in Brasilien, die so einen faschistoiden Bolsonaro gewählt haben. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eine der spannendsten Bewegungen auf dem lateinamerikanischen Kontinent in Chile, erleben wir gerade, auch Bewegungen in Ecuador und so weiter. Es ist halt schwer einschätzbar, wie sich solche Bewegungen entwickeln und wir werden auch in der Zukunft, denke ich, mit Klassenkämpfen und Formen von klassenbasierten Bewegungen zu tun haben, die wir nicht so einfach einschätzen können, wo es erstmal nicht mehr in den vorgegebenen, gewohnten Rastern abläuft, wie die Gelbwestenbewegung in Frankreich, wo ja die Linke hier auch erstmal mit sehr großer Zurückhaltung reagiert hat. Ja, was ist das? Was passiert da? Und ich denke, es ist einfach wichtig, sich die Klasseninhalte jeweils anzugucken. Und das können wir nur, indem wir da dahin gehen und gucken, was die Leute tun. Es gab ja im Osten Deutschlands 2004 eine sehr interessante Bewegung über ein paar wenige Monate, als klar war, dass diese Hartz-IV-Reform verabschiedet wird, wo über wenige Wochen es eine Dynamik gab, unorganisiert, von Menschen, die auf die Straße gingen, diese sogenannten Montagsdemonstrationen, und protestiert haben. Und natürlich hast du in solchen Bewegungen dann nicht irgendeine lupenreine ideologische Klarheit. Da springen dann auch immer solche und solche mit rum. Und ich denke aber, es ist wichtig, dass wir von der kapitalismuskritischen, von der linken Seite aus, dass wir uns solche Bewegungen angucken, dahingehen, mit den Leuten diskutieren, uns da einbringen. Aber wir können eben nicht davon ausgehen, dass das in so vorgefertigten Formen laufen wird und dass heute so viele auch in dieser Diskussion um neue Klassenpolitik zuallererst so reflexartig denken, oh ja, wie können wir jetzt irgendwie die Gewerkschaften revitalisieren, was können wir da machen? Das halte ich eher so für so ein Armutszeugnis und ein Ausdruck davon, dass wir einfach heute wahnsinnig weit von der Klasse, also sprich von den einfachen Menschen, die jeden Tag arbeiten müssen, entfernt sind. Also was in dieser Diskussion um das Buch Rückkehr nach Reims von Eribon ein bisschen aufgeflammt ist. Es hat eben auch einfach lebensweltlich, alltagsgeschichtlich hat einfach eine große Abkehr eingesetzt. Wir haben heute eine stark akademisierte Linke, die auch schon allein oft durch ihre Diskussionen, durch den Jargon und so weiter, die Leute gar nicht mehr erreicht und sich davon abgrenzt. Und auf der anderen Seite Entwicklungen eben in der Arbeiterklasse, im Proletariat, an die wir schwer rankommen, wenn wir uns nur angucken, diese durch unsere ganzen Bestellungen bei Amazon und bei anderen Versandhändlern, diese explodierende Zahl von Menschen, die diese Pakete transportieren und so weiter. Das sind ganz neuartige Bereiche, die auch erstmal gar nicht von der Gewerkschaft erfasst werden oder erfasst werden können. Ich meine, da gibt es ja zum Beispiel am Beispiel der Lieferdienste, dieser Fahrradkuriere, Lieferando und ähnlichen Plattformgeschichten. Da gibt es natürlich auch ganz interessante jetzt neue Sachen, weil da sich jetzt auf einmal Leute zusammenschließen können, die es vielleicht früher gar nicht gekonnt hätten. Das ist ja auch eine Dialektik, steckt da ja auch drin, dass die Plattformen zwar auf der einen Seite eben so eine neue, sicherlich eine neue Form der Ausbeutung sind, aber sie auch Leute zusammenbringen. Früher hat die Pizzeria irgendwie ihre eigenen Fahrer gehabt, die hätten irgendwie nie gemeinsam kämpfen können und jetzt finden sich auf einmal massenhaft Leute zusammen. Also ich denke, es gibt da einfach sehr viele Ansatzpunkte und klar zu haben, was Gewerkschaften sind, wie sie funktionieren, wie sie eingebettet und eingebunden sind in dieses rechtliche System, was der Befriedung dient. Ich denke, es ist einfach wichtig so als ein Basiswissen, um sich in solchen Konflikten bewegen zu können, um zu wissen, worum es da überhaupt geht und wie solche Konflikte verlaufen und wie man eben auch diese Befriedungsfunktionen vielleicht, sei es in gewerkschaftlichen, sei es in nicht gewerkschaftlichen Kämpfen, unterlaufen kann. Ihr hörtet Christian Frings mit einigen Ausführungen zur Kritik der Gewerkschaften. Falls ihr weitere Ausführungen nachlesen wollt, auf der Seite labornet.de hat Christian Frings mehrere Texte zur Gewerkschaftskritik und zur neuen Klassenpolitik veröffentlicht. Labornet ist eine Plattform, auf der sich Gruppen der Gewerkschaftslinken und der linksradikalen Gewerkschaftsbasis miteinander vernetzen. Auf der Seite audioarchiv.blogsport.de wird außerdem ein Vortrag von Christian Frings zur Gewerkschaftskritik zum Nachhören zur Verfügung stehen. Viele Fragen sind in dieser Sendung nicht beantwortet worden. Die Diskussion um neue Klassenpolitik beinhaltet auch ein Nachdenken über das Verhältnis von Klassenbewegung und Ideologiekritik. Zu diesem Verhältnis ist bisher zu wenig gesagt worden. Vielleicht eine Aufgabe für eine der nächsten Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Bis dahin zunächst Ade. Es gab auch keine Abstimmung darüber. sondern man stand einfach auf und sperrte alles. Da kam kein Lastwagen rein und raus und die Arbeiter ja auch nicht. Nur diejenigen, die Wartung, Überwachung, die hatten ihren Ausweis. Da müssen ein paar Leute rein, hier und da. Die kamen alle nicht ins Werk rein. Es war total tot.